Teil 32 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dat Erdmänneken. Et war's mal ein Rick König, weißt, der hatte drei Töchter hat, der wären alle Tage in den Schlottgorn spazieren gorn, und der König, dat war so ein Liefhaber von allerhand wackern Böhmen, weißt, und einen, den hatte he so leif hat, dat he denjenigen, de ünne en Appel davon plückete, 100 Klafter ohne der Ehre verwünschete. As et nu Herwest war, da wurden der Appel an den eine Baum so rot, asse blaut. De drei Töchter gungen alle Tage unter den Baum und säken to, auf nickte Winden Appel herunterschlagen hätte, aber se fannen ihr lewe Tage keinen. Und de Baum, de satt so voll, dat de Brecken wohl und de Telgen, Zweige, hungen bis ob de Ehre. Da gelustete den jüngsten Königskinde gewaltig und erzählte zu seinen Süstern, »Use Teite, Vater, der hätt us viel zu leif, also dat he us verwünschen däje. Ich glöwe, dat he dat nur wegen de frümden Lude dahn hat. Und indes plücket dat Kind en ganz dicken Appel af und sprung für sien Süstern und sächte, »Ah, nu schmecket mal, meine leven Süstekes, nu hew ich doch min Lewetage so wat Schönes noch nicht schmecket.« Da beten de beiden andern Königstochter auch mal in den Appel, und da versünken se alle drei deib, so deib unter der Ehre, dat kein Hahn mehr danach krähte. Also da Mittag is, da willst du de König zu Diske ropen, da sind se nirgends zu finden, hey söket se so viel im Schlott und in Gorn, averst hey kun se nick finden. Da werd hey so bedröwet und lett dat ganze Land obeien, aufbieten, und wer ünne sine Töchter wie brächte, der soll eine davon tor Fruen heven. Da gart so viele junge Lude overfällt und söket, dat is ganz ut der Wiese, über alle Maßen, denn jeder hatte de drei Kinder gern hat, will se wören gegen jedermann so fründlich und so schön von Angesichte wehst. Ohne togen auch drei Jägerburschen ut, und asse da wohl in 8 Tage liefet hatten, da kummet se ob en grot Schlott, da woren so hübsche Stoben inne wehst, und in einer Zimmer is ein Tisch decket, darob wören so söte Spiesen, die sieht noch so warme, dat se dampet, aber ist in den ganzen Schlott is kein Minsk zu hören noch zu sein. Da wartet se noch einen halben Tag, und de Spiesen blievet immer undampet, bis ob et lässt, da wären se so hungrig, dat se sich der Bies hättet und ettet, und macket mit en anner ut, se wollen ob den Schlotte wohnen blieven, und wollen darüme losen, dat eine in Huse blief und de beiden andern de Tochter söketen, dat dout se aug und dat los dreppet den Ölesten. Den andern Dach, da gehet de zwei jüngsten Söken und de Öleste moter Huse blieven. Am Mittage kümmt der so ein klein Männeken und hüllt um Stückesken Brot anne. Da nimmt he von dem Braude, wat he da funnen hätte, und schnitten Stücke rund um den Braut weg und will ünne dat geben. Indes dat heet ünne reiket, lettet dat kleine Männeken fallen und sächt, hey sulle doch so gut sehen und geben ün dat Stücke wir. Da will he dat auch doen und bucket sich, mit des nimmt dat Männeken en Stock und peckt ünne bide Haaren und gift ünne düchtige Schläge. Den anderen Tag, da ist de Tweide to Hus blieven, den geidet nix better. Also der Zweite da den Abend no Hus kümmert, da sächt der Öleste, »No, wie hätte die dann gorn?« »Oh, et geit wie ganz schlechte.« Da klaget se sich einander ihre Not, aber was den Jüngsten hatten se nix davon gesagt, den hatten se gar nicht liehen, leiden mocht, und hatten ünne jümmer den dummen Hans heiten, weil he nicht recht von der Welt war's. Den dritten Tag, da blieb der Jüngste to Hus, da kümmert dat kleine Männeken wir und höllt um ein Stücksken Brot an. Da he ünne dat geben hätt, lett he et wir fallen und sächt, he möge doch so gut sehen und reiken ünne dat Stücksken wir. Da sächt he tu den kleinen Männeken, wat, kannst du dat Stücke nix solvens wir obnummen, Wenn du dir de Mühe nicht mal um deine tägliche Nahrung ergeben wust, so bist du auch nicht wert, dass du et ätest.« Da wort dat Männeken so bös und säde, he müsste doon. He a was nicht fuhl, nahm in leve Männeken und drosche da dör, tüchtig durch. Da schriege dat Männeken so viel und reb, hör up, nu lot mi gewähren, dann will ich dir auch sägen, wo die Königstöchter sieht. Wie he dat hörde, hell he uptus lorn und dat Männeken vertelde, he wören Erdmänneken und sulke wören mehr as a dusend. He möchte man mit üne garn, dann wolle he üne wiesen, wo de Königstöchter wären. Da wiest he üne en deipen born, da is awast kien warter inne weest, da secht dat Männeken, he wußte wohl, dat et sine Gesellen nicht ehrlich mit üne meinten, wenn he de Königskinder erlösen wolle, dann möchte he et alleine doen. De beiden andern Brüer wollen auch gerne de Königstöchter wir heven, aber was zu wollen der kiene möge und Gefahr umedon, he müßte so einen grauten Korf nimmen und müßte sich mit seinen Hirschfänger und einen Schelle darinne setten und sich herunterwinnen laden. Unnen da wären drei Zimmer, in jedem sette ein Königskind und hätte einen Drachen mit vielen Köppen zu losen, den müßte he de Köppe aufschlagen. Also dat Erdmänneken nun alle sagt hatte, verschwandet. Also d Abend is, da kümmert de beiden anderen und fraget, wie et ün gorn hätte. Da sagt he, oh, so wird gut. Und hätte kien Minsken sehen, also das Mittags. Da wär so ein klein Männeken kummen, der hätte ün um ein Stücksken Brot bittet. Do he et üne gieven hätte, hätte dat Männeken et fallen laten und hätte secht, he mogtet üne doch wir upnümmen. Wie he dat nicht hätte doen wollt, da hätte he anfangen zu puchen. Dat hätte he erwast unrecht verstan und hätte dat Männeken prügelt. Und da hätte et üne vertellt, wo de Königstöchter wären. Da ärgerten sich de beiden so viel, dat se gel und grün worn. Den andern Morgen, da gungen se to Hope an den Born und magten lose, weh sich dat erste in den Korf setten sulle, do fehl dat los wie er den öllesten to. He mot sich darin setten und de Klinget mitnehmen, da secht he, wenn ich klingele, so müt ge mich nur geschwinne wieder herupwinnen. Als er in Bitken herunter is, da klingelte wat, da winnen se üne wie er herupper. Da setz sich de Zweide herinne, de maket ebenso. Nu kümmert dann auch de Riege an den Jüngesten, de letz sich awast ganz darin herunterwinnen. Als er her ut den Korve stiegen is, da nümmert he seinen Hirschfänger und geit vor der ersten Dorstan und lustert. Da hört he den Drachen ganz lute schnarchen. He macket langsam de Döre open, da sit da der eine Königstochter und hätt ob ihren Schot niegene neun Drachenköppe liegen und luset de. Da nümmert he seinen Hirschfänger und hauget to, do sieht de niegene Köppe awe. De Königstochter sprung up und fell üne um den Hals und drucket und piepete, küßte ün so viel. Und nümmet ihr Bruststücke, dat wo er von grauen Golle weest, und hänget üne dat um. Da geit hei auch nach der zweiten Königstochter, der hätt en Drachen mit sieben Köppe to losen, und erlöset de auch. So de Jüngeste, de hat en Drachen mit viere Köppen to losen hat, da geit hei auch hinne. Da froget sie sich alle so viel und drucken und piepeten ohne uphören. Da klingelte he so harde, bis er dat Öwen hört. Da sett he de Königstochter ein nach der andern in den Korf und lässt sie alle drei herubtrecken. Wie nu an Üne der Riege kümmt, da fallet Ünde Wore, Worte, von den Erdmänneken wie er bi, dat et sine Gesellen mit Üne nicht gut meinten. Da nümmet he en groten Stein, der da liegt, und legt ihn in den Korf. Also de Korb da ungefähr bis in de Mitte herup is, schnien die falsken Brohe oven des Strick af, dat de Korf mit den Stein ob den Grund füll und meinten, he wöre nur dode und lopet mit de drei Königstochter wege und latten sich davon verspreken, dat sa an ihren Vater segen wild, dat se beiden se erlöset hätten. Da kümmert se tu König und begehrt se tu Frugen. Unter des geit de jüngeste Jägerbursche ganz bedröwet in den drei Kammern herümmer und denket, dat he nu wohl sterben müsste. Da süd he an der Wand'n Flötenpiepe hängen. Da secht he, woome hängest du da wohl? hier kann ja doch keiner lustig sinn. He bekucket auch de Drachenköppe und secht, jo kummet mi nur auch nich helpen. He gaut so manchmal uff und af spazieren, dat der Erdboden davon glatt wird. Ob et lässt, da kriegt he andere Gedanken, da nimmt he de Flötenpiepen von der Wand und bläst ins Tücksken. Ob einmal kummet da so viele Erdmännekes, bei jeden Don, der he deit, kummet ein mehr. Da bläst er so lange das Stücksken, bis der Zimmer stoppte voll ist. De fraget alle, was sie'n begehren würde. Da sagt er wolle gern wieder ob de Ehre an Tageslicht. Da fatten sie ihn alle an jedens Pier, Faden, Haar, wat er ob sie'n Koppe hatte, und so fliegen sie mit ihnen herüber bis ob de Ehre. Wie he oven is, geit he glick nach den Königsslott, wo gerade der Hochtied mit der einen Königstochter sehen solle. Hey geit ob den Zimmer, wo der König mit seinen drei Töchtern is. Wie üne da der Kinder seiet, da wäret se ganz beschwämt, ohnmächtig. Da wäre der König so böse und lädt üne Glick in ein Gefängnis setten, will he meint, hey hätte den Kindern ein Leid ane da. Also aber der Königstöchter, wie er tosi kummt, da bittet se so viel, hey möchte üne doch wie er lose laten. De König fraget se, worümme? Da secht se, dat se dat nicht vertellen durften. Aber ste Fahr, de secht, se sulken er den Ofen vertellen. Da geit he herut und lustert an de Döre und hört alles. Da lädt he de beiden an en Galgen hängen und den einen gift he de jüngeste Tochter. Und da trock ich ein paar gläserne Schuhe an und das tott ich an en Stein, da sechtet klink, da wären sie kaputt. Ende von Dat Erdmänneken, gelesen von Karlsson.